Feuerschweine, viva la Bing! Sluin, nun schmeiß mal an die Orgel hier, ne? Wenn ich morgens wach werd und die Welt dreht sich um mich und der Superschuss von gestern sollte besser nicht ans Licht. Im Kühlschrank liegt ne Gurke und ich sag leise zu mir: Heute brauchst du nix zu essen, hol dir mal ne Flasche Bier. Die Streife hinterm Parkplatz hab ich viel zu spät gesehen. Jetzt hat mein Führerschein ein kleines Alkoholproblem. Die Kiste haben die Bullen seitdem fest in ihrem Griff. Mit der Rolle statt nem Rücksitz kommt der eh nicht durch den TÜV. Da bin ich weg, ganz weit weg. Das geb ich offen zu. Schieß mich ab, ab, einfach ab. Und dann hab ich meine Ruhe. Gib die Gläser hoch, du bist ein Feuerschwein. Trink die Flaschen aus, wir wollen besoffen sein. Eingeschreit und red, hab Feuerschweinerei. Deutschland wird ein Land der Feuerschweine sein. So Leute, wo ist denn jetzt die Party hier, Alter? Wo sind hier die Feuerschweine? Ich stehe nicht auf Gucci und den ganzen Mordelkram. Meine Lust auf schicke Partys ist so groß wie Philipp Lahm. Ich kauf mir keine Zeitung und ich gucke nie ins Netz. Ich mache lieber Party, denn ich lebe im Hier und Jetzt. Beim Vorspiel schlaf ich meistens ein und komme dann zu schnell. Gefühle sind für mich ein Song von Tokyo Hotel. Es gibt noch keinen Blog von mir und keinen MP3. Ich mach mir lieber Pflegecreme statt Salz morgens auf Seite. Du musst weg, weg, ganz weit weg. Und du bist nicht allein. Du musst weg, weg, ganz weit weg. Denn du bist ein Feuerschwein. Prost, Alter! Gib die Gläser hoch, du bist ein Feuerschwein. Trink die Flaschen aus, wir wollen besoffen sein. Eingeschreit und red, hab Feuerschweinerei. Deutschland wird ein Land der Feuerschweine sein. Ich habe viele Freunde und die lade ich zu mir ein. Zu Hause macht es auch viel Spaß, ein Feuerschwein zu sein. Bei meinen Nachbarn bin ich daher weniger beliebt. Die brauchen schließlich einen, der das schlechte Beispiel gibt. Mein Leben ist ne Party und ich mache gerne Scheiß. Und wenn du was dagegen hast, werden deine Ohren heiß. Die Farben unserer Fahne waren schon immer schwarz-rot-gold. Wenn wir Steinhagel voll sind, ja, das haben wir so gewollt. Du musst weg, weg, ganz weit weg. Und du bist nicht allein. Du musst weg, weg, ganz weit weg. Denn du bist ein Feuerschwein. Feuerschweine! Gib die Gläser hoch, du bist ein Feuerschwein. Trink die Flaschen aus, wir wollen besoffen sein. Eingeschreit und red, hab Feuerschweinerei. Deutschland wird ein Land der Feuerschweine sein. Gib die Gläser hoch, du bist ein Feuerschwein. Trink die Flaschen aus, wir wollen besoffen sein. Eingeschreit und red, hab Feuerschweinerei. Deutschland wird ein Land der Feuerschweine sein. Gib die Gläser hoch, du bist ein Feuerschwein. Trink die Flaschen aus, wir wollen besoffen sein. Eingeschreit und red, hab Feuerschweinerei. Deutschland wird ein Land der Feuerschweine sein. Du Oller Brust. So, ist aber Schluss mit Feierei. Ich geh erstmal wieder einnehmen.